1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute haben wir wieder eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Maria. Maria ist 20 Jahre alt. Hallo Maria. Hi Domian. Maria, um was geht's denn? Ja, mir ist was ziemlich Schlimmes passiert, und zwar lebe ich in Berlin und arbeite dort als Gebäudereinigerin und bin zurzeit in einem Rathaus, und da hat sich am Montag jemand vor meinen Augen die Pulsadern aufgeschnitten. Ein Vorgesetzter oder ein Mitarbeiter des... Ein Bürger, der dort einen Bürger. Termin hatte, ja. Vor deinen Augen? Vor meinen Augen. Und wie viele Leute waren noch in dem Raum? Kein einziger. Nur ich. Nur du? Nur ich. Beschreib das mal, du kamst in diesen Raum rein und der Bürger saß da. Also sagen wir es mal so, man kommt in dieses Rathaus rein und da ist links dann so eine Art Flur, und da war ich gerade am Arbeiten und bin am Ende des Flures angelangt, habe dann erst auch bemerkt, dass der Mann dort saß, und er hat mich dann wohl gesehen und dann hat er das gemacht. Wie alt war der Mann? Der war so um die 40, schätze ich mal. Ja, ja. Dann hat er sich... an beiden Armen die Pulsadern aufgeschnitten? An einem Arm. Das war, glaube ich, noch am linken. Ja, und er hat dann ein Messer gezückt. Das ist so ein ziemlich kleines. Es war meines Erachtens auch nicht unbedingt scharf, als er hat schon ziemlich viel Kraft angewendet. Hat er irgendwas gesagt währenddessen zu dir? Ja, also er hat ständig vor sich hingeredet, dass seine Frau ihm seit 4 Wochen was vormacht, dass sie ihn betrügt und dass er sich wünscht, dass er stirbt. Was hast du dann getan? Was habe ich dann getan? Also ich war erstmal völlig neben der Spur. Ich weiß auch jetzt noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dann erstmal den Pförtner geholt, der dann von der Situation selber nichts mitbekommen hat, der dann da auch ein bisschen ruhiger dran gehen konnte. Der hat dann den Mann dazu überreden können, dass er sich einen Verband hat anlegen lassen. Und ach, das also so ansprechbar war er noch. Er ist ja nicht irgendwie in Ohnmacht gefallen oder so. Nee, so. Also er konnte auch komischerweise noch gerade laufen. Und der Pförtner hat ihm dann einen Verband angelegt und wollte den Notarztwagen rufen. Das wollte der Mann aber wohl nicht. Und in so einer Ausnahmesituation sollte man das meiner Meinung nach dann trotzdem machen. Das hat der Pförtner aber nicht getan. Und der Mann ist dann weggegangen? Er hat den Mann nach Hause gelassen. Das heißt, du weißt gar nicht, was aus diesem Mann geworden ist? Er ist gestorben. Er ist gestorben? Ja, ich bin dann zu Dienstende, muss ich dann immer zum Pförtner gehen und meine Schlüssel abgeben. Und die Frau von dem Mann war wohl beim Pförtner und hat das erzählt. Die war etwas später dann bei dem Pförtner? Ja, als es dann wohl schon zu spät war. Sie war auch schon mittags mit in diesem Rathaus, als es passiert ist. Kurz davor war sie dann wohl weg, also ganz genau habe ich das nicht mehr mitbekommen, aber sie ist dann später noch zum Pförtner und hat es dann erzählt, dass es nicht geschafft hat. Zu welcher Uhrzeit hast du das eigentlich gesehen? Das muss so gegen 14 Uhr gewesen sein. Gegen 14 Uhr. Und wann kam dann die Frau und hat gesagt, dass der Mann verstorben ist? Also das kann ich nicht genau sagen. Also mein Dienstende hatte ich so gegen 18 Uhr. Ich denke mal so 1-2 Stunden vorher wird es vielleicht da gewesen. Die hat aber nichts Näheres erzählt, ob der Mann sich dann noch mal draußen in einem Park vielleicht die Arme aufgeschnitten hat oder... Ich denke nicht, sonst hätte es mir der Pförtner auch erzählt. Oder er wollte es mir ersparen. Also so genau weiß, kann ich das nicht sagen, da war ich selber nicht dabei. Man weiß die Einzelheiten nicht, warum der Mann dann doch gestorben ist? Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber die Frau hat es dem Pförtner erzählt. Auch genau. Merkwürdig, dass die Frau dann zu dem Pförtner gegangen ist und hat ihm das erzählt. Ja, ich weiß auch nicht, ob der Mann der Frau dann wieder noch irgendwas erzählt hat. Ja, so und so habe ich das gemacht, aber irgendwie sowas muss er ihr erzählt haben, sonst hätte sie es ja nicht wissen können, dass der Pförtner sozusagen mit ins Geschehen eingebunden war. Und du glaubst aufgrund dessen, was er gesagt hat, dass es familiäre Gründe sind, weswegen er sich das Leben genommen hat? Ja, also die Frau hat ihn wohl schon seit 4 Wochen betrogen. Das hat er dann, denke ich mal, erst erfahren, weil es ist, sowas ist meiner Meinung nach eine Kurzschlussreaktion. Ja, weißt du denn, warum er auf dem Amt war? Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er dort wohl einen Termin hatte. Mhm. Also er war nicht spontan dort. Es hat nichts mit dem Termin zu tun, dass da, nee, dass er da irgendwie schlecht ist. Das denke ich nicht, sonst ich habe kurz auf den Mann eingeredet und in der Hinsicht hat er mir nichts gesagt, dass es mit dem Termin zu tun hat. Also, wenn ich das jetzt so höre, hat einer einen ganz großen Fehler gemacht. Ja. Nämlich der Pförtner, ja. Der hätte den Krankenwagen rufen müssen, auch wenn er sagt, nein. Es war ein akut selbsttötungsgefährdeter Mensch, der sich auch zudem noch schwer verletzt hat. Da hätte er einen Krankenwagen rufen müssen. Genau. Und ich sag mal so, ich war selber total neben der Spur. Ich kann es jetzt im Nachhinein auch nicht mehr einschätzen, aber so Gewissensbisse habe ich dann schon auch irgendwo, weil ich hätte es theoretisch auch machen können. Ja, okay, komm. Du bist 20 Jahre alt, du bist noch sehr jung, du hast dich direkt an den Pförtner gewandt. Der ist der Ältere und der hat dann so entschieden, finde ich jetzt, dass du da keine Schuld trägst. Mhm. Du hast dich da bei dem gemeldet und das war erstmal deine erste Pflicht, dass du da Alarm geschlagen hast und das hast du getan. Ja. Aber dennoch, denke ich mir, ist das schon ein merkwürdiges Gefühl, so im Nachhinein. Man hat gesehen, wie sich jemand die Pulsadern aufgeschnitten hat und erfährt dann hinterher auch noch, dass der Mann gestorben ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das Krasseste an dem Fall war eigentlich, also es war dann auch eine ziemlich große Blutpfütze auf dem Boden und der Hausmeister kam dann an und ihn hat es überhaupt nicht interessiert, wie es mir geht. Er wollte nur, dass ich sofort die Blutpfütze wegwische. Ach, das hast du auch noch gemacht. Musste ich machen. Das ist dann leider Gottes mein Beruf, ja. Wie ist es dir denn dann ergangen und gegangen, als du dann nach Hause gekommen bist und abends zu Hause warst? Also ich kann erst mal von Glück reden, dass ich verheiratet bin und konnte es meiner Frau erzählen. Also wenn ich an dem Abend alleine gewesen wäre, ich kann nicht sagen, was dann gewesen wäre. Also ich denke, ich wäre zum Arzt gegangen oder ähnliches, weil ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Nur sind ein paar Tage vergangen. Ja. Seitdem, aber dich beschäftigt das enorm, ne? So höre ich's raus. Ja, also es fühlt sich irgendwie noch so an, als wäre es gerade erst passiert. Es ist das erste Mal und hoffentlich auch letzte Mal, dass ich sowas in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Ja, also du hast es ja nicht nur gesehen, sondern du hast ja bist ja auch noch körperlich quasi in Kontakt damit gekommen, indem du das Blut erwischt hast. Das ist ja, hat ja noch eine zusätzliche Steigerung für dich. Ja, das war ein sehr ekliges Gefühl. Man muss dann die Möppe auch in die Waschmaschine machen und dann hat man das in der Hand und dann muss man die Waschmaschine noch abwischen. Also da sind mir Bilder durch den Kopf geschossen. Also ich glaube, das vergesse ich nie. Ja. Maria, ich würde mal sagen, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Mhm. Die dir vielleicht, gerade in Berlin gibt es viele Anlaufstellen, wo du vielleicht mal für ein, zwei, drei Mal zu einer Beratung gehen könntest. Dass du von Fachleuten etwas aufgefangen wirst und die Sache wieder aus dem Kopf kriegst. Oder einigermaßen verarbeitet bekommst. Aus dem Kopf kriegt man das nie. Das wirst du wahrscheinlich immer behalten. Nochmal zum Thema Schuld. Nein. Die lass dich da innerlich gar nicht drauf ein, dass du da Schuld trägst. Hast du denn danach irgendwann nochmal mit dem Pförtner gesprochen? Nee, also ich war heute jetzt auch nicht auf der Arbeit. Ich hatte Berufsschule. Ich werde jetzt in ungefähr 12 Stunden dort wieder arbeiten. Also man weiß auch nicht, ob der sich auch darüber einen Kopf macht oder ob... Nee, das kann ich überhaupt nicht. Kann man nicht einschätzen. Mhm. Ja. Maria, keine wirklich üble Geschichte, die du erlebt hast. Ja. Schlimmer Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Das ist, jetzt machen wir so. Du legst auf und wirst von Sabine, meiner Frau hier im Hintergrund, der Psychologin, angerufen. Und die kann dir in Berlin noch ein paar Adressen an die Hand geben. Gut, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Schönen Gruß an Tschüss. Deine Frau. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer. Und unser Thema morgen Nacht, das möchte ich euch sagen, morgen heißt unser Thema jung und vom Schicksal getroffen. Und ich möchte sehr gerne morgen mit jungen Leuten reden, die sehr jung sind und vielleicht unheilbar krank sind, die durch einen schweren Unfall oder durch einen Todesfall aus der Bahn geworfen wurden oder die aufgrund dramatischer Umstände ganz anders leben müssen, als eigentlich sonst junge Menschen, junge Leute leben. Also jung und vom Schicksal getroffen, das ist unser Thema morgen. Und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen, gerne auch während der Sendung, und mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Tini, 35. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Tini. Hallo, Jürgen. So, und was geht's denn? Ich bin ganz schrecklich aufgeregt. Das sagen immer ich feiere heute meinen neuen Lebensabschnitt, quasi meinen 35. Geburtstag, und muss mit einer sehr dringlichen Thematik, glaube ich, an die Öffentlichkeit treten. Ich bin sehr gespannt. Mein Thema ist seelische Gewalt, beziehungsweise häusliche Gewalt in Form von seelischer Gewalt. Häusliche Gewalt? Ja. Erlebst du häusliche Gewalt? Ja, sehr massiv. Von wem? Habe ich erlebt, und bin ich jetzt gerade dabei auszuleben. Von meinem Ex-Lebensgefährten. Ja. Hat sich schleichend eingestellt, und es ist ja nicht greifbar. Man kann es ja nicht wirklich auch selber für sich fassen und in Worte fassen und somit an die Außenwelt tragen. Mhm. Das ist ja ein schleichender Prozess, der stattfindet. Ja, die Manipulation. Ja, lass mich mal ein paar Grundsachen abfragen, okay. Dann kann ich mir so ein Bild machen. Ja. Es geht um deinen hoffentlich bald endgültigen Ex-Lebensgefährten. Ich hoffe, ja. Ja. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Knapp 2 Jahre. Ah ja. Ihr wart nicht verheiratet? Nein, das nicht. Und? Aber es ist ein Baby entstanden, also unsere Tochter ist jetzt knapp 4 Monate alt, also die wird bald 4 Monate alt. Und du hast mit diesem Mann auch zusammen gewohnt? Ja. Ja, aber jetzt ist er schon weg von dir, oder du bist weg von ihm? Ja, quasi. Also es ist ein schwieriger Prozess, dadurch, dass wir gemeinsam im Mietvertrag stehen, erst seit Oktober. Mhm. Und seit Oktober sich mir dieses Bild vor Augen gestellt hat, dass es wirklich was ganz gravierend schief läuft. Ich konnte es nicht in Worte fassen. Mhm. Ich habe auch viel im Internet gesucht. Aber sag mir doch erstmal so konkret, was hat dieser Mann dir angetan? Okay, dann muss ich bei Null anfangen, oder beziehungsweise bei meiner Person. Ich bin eigentlich sehr selbstbewusst, sehr offen. Ich gehe auf Menschen zu, mag auch ein bisschen naiv sein, aber nur naiv in Form von Kommunikation nach außen. Jetzt nicht, was Ansichten betrifft oder okay. Sachen betrifft. Und er hat versucht, oder er hat es geschafft, dass ich quasi gar kein Selbstwertgefühl mehr hatte, kein Selbstvertrauen. Es war alles auf Null runtergefahren. Gab es körperliche Gewalt? Gar nicht, nein. Gar nicht. Das Schlimme. Rein seelische Gewalt? Nur seelische. Also die psychischen Gewalt Druck? War nicht greifbar. Mhm. Aber du bist eine selbstbewusste Frau, sagst du? Oder war eigentlich schon? Versuch mir mal deutlich zu machen, damit ich es verstehe. Vielleicht anhand eines Beispiels, wie er dich klein gemacht hat. Fing an schleichend, also es ist ein schleichender Prozess. Du lernst jemanden kennen, oder wir haben uns kennengelernt, und ich war eben diese starke Persönlichkeit, und er hat sich quasi an mir ernährt. Ich kann es jetzt nur im Nachhinein so beschreiben, dass er sich wie ein Vampir an mir festgesaugt hat und meine ganze Lebensenergie von mir genommen hat. Er hat sich quasi meinen Erfahrungen, meinen Qualitäten bereichert, weil er selber keine hatte. Und Beispiele sind, er hat meinen Sohn, ich habe noch einen Sohn aus einer anderen Partnerschaft, er hat den manipuliert und gegen mich aufgehetzt. Und er hat sich daran, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aufgegeilt, wenn ich mich mit meiner Familie gestritten habe, primär mit meinem Sohn. Wenn es hier Clinch gab, in dieser Konstellation, er als Außenstehender, beziehungsweise mein neuer Lebenspartner, ich mit meinem Sohn irgendwelche Sachen unternommen, hat er sich quergestellt und fand es ganz toll, wenn ich mich mit meinem Sohn dann gestritten habe. Also und früher hätte man vielleicht gesagt, ein ganz hinterlistiger, hinterhältiger Kerl, der ganz trickreich vorgeht, um jemanden fertig zu machen. Ja. Ja, aber nicht sichtbar für andere. Für mich war es ja auch lange nicht sichtbar. Als du es allmählich dann so erkannt hast, warum konntest du dich nicht wehren gegen diesen Mann? Weil ich auch co-abhängig war. Also ich war ja quasi, also es ist meine... Was heißt co-abhängig? Ich habe jetzt nur viel gelesen, ich weiß selber noch nicht viel darüber, und ich bin mir ja selber noch im Unklaren darüber, was mit mir passiert ist. Weil ich natürlich jetzt unter dem Zustand auch leide, irgendwo liebe ich ihn ja auch noch, was pervers ist. Anders gefragt, glaubst du, dass es so eine Art Hörigkeit war, in die du reingekommen bist zu diesem Mann? Ja. Und diese kenne ich nicht von mir. Das kennst du nicht von mir. Weil ich so nie in meinen Beziehungen war. So, aber das ist jetzt doch ein interessanter Punkt. Wenn du nie so warst, muss dieser Mann ja irgendetwas in dir bedient haben oder einen Schlüssel gehabt haben, dass er genau das in dir ausgelöst hat. Was war das? Ich glaube, es war der Glaube meinerseits, dass ich mir dachte, so jetzt packst du meine Beziehung richtig an. Jetzt gibst du alles. Mhm. Jetzt gibst du einfach alles. Ich hatte davor einige Beziehungen, die ich beendet habe, voreilig, mag sein. Und jetzt im Nachhinein auch gerade mit dem Partner von meinem ersten Sohn, wo ich mir denke, Tini, du hast nicht alles gegeben und das hätte wesentlich mehr sein können, dass ich da in die Beziehung alles rein projiziert habe, quasi mein Idealbild geschaffen habe von dem Partner, der er nie sein wird. Hattest du aber zum Schluss Angst vor ihm? Oh ja. Oh ja. Also nicht, dass er mir was tun würde. Er hätte nie, das ist ja das Problem, er hätte nie zugeschlagen, aber du hattest Angst letztendlich vor seinen Worten. Ja, ja. Er hat mich gedemütigt. Wie hat er dich gedemütigt? Unterschwellig, also für Außenstehende nicht sichtbar. Das war ja immer diese Ebene, die nur ich begreifen konnte. Er hat mich gedemütigt, indem er gesagt hat, ich bin nichts wert und ich würde nichts ohne ihn auf die Reihe bekommen. Ja, das ist ja schon sehr, sehr begreiflich, auch für mich als Außenstehender, wenn das ein Partner zu jemand anderem sagt. Ja, aber er hat es ja nie vor anderen gesagt, sondern nur ja, von ja, klar, mir. Ist ja schon klar. Wenn du mir das jetzt erzählst, kann ich mir schon erahnen. Ja, aber das hat mir ja auch niemand geglaubt. Aber selbst weil wenn er alle das immer gesagt haben, Tini, sei doch ein bisschen netter zu ihm und du musst deine impulsive Art ablegen, okay, weil er immer gemeint aber hat. Aber wenn der das zu dir so gesagt hat, auch mit diesen Worten, du bist nichts wert, du kriegst ohne mich ja nichts auf die Reihe, du dummes Ding. Ja. Gab es denn da nicht mal so einen Impuls, dass du aufstehen wolltest auf den Tisch, sag ich, es reicht's mir, lass mich in Ruhe? Klar, aber da war ja noch der Glaube an die großartige Beziehung, die es am Anfang gab. Und das ist ja der springende Punkt bei den manipulativen Beziehungen, dass man sich ja denkt, man möchte den Ursprungszustand wiederhaben. Und am Anfang war alles wundertoll. Ich hatte noch nie so eine grandiose Beziehung am Anfang. Ich merke schon, du hast viel gelesen darüber, ne? Manipulative Beziehung und die ganzen Stichworte. Jetzt bist du aber auf dem Absprung von diesem Mann. Ja, ich hoffe. Wie hast du es geschafft? Irgendwann ging es nicht mehr, also erst im Oktober dann letzten Jahres, das hat sich ja lange hingezogen, in der Schwangerschaft schon diese Demütigungen, dass er hat mich ja auch vor Freunden, vor seinen Freunden, weil du wolltest vorhin ein Beispiel haben, jetzt fällt mir eins ein, wir waren auf einem Fest letztes Jahr im Januar, da fing es massiv an, diese Demütigung, und ich habe seine Freundin ein halbes Jahr nicht kennengelernt, ich wusste nicht, in welchem Umfeld er sich bewegt, er hat mich immer ferngehalten. Und dann meinte er auf einmal, ach, komm doch mal mit. Und hier feiert eine Freundin von mir Geburtstag. Und dann bin ich mitgekommen. Und das waren lauter Ex-Freundinnen von ihm. Und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Das war für mich so eine Situation des Beobachtens. Und ich habe mich dann natürlich auch betrunken und bin dann auf Toilette gegangen und habe mit einer Freundin telefoniert. Mhm. Und er ist mir gefolgt, richtig krankhaft, und hat dieses Gespräch mitverfolgt, nebenan in einer anderen Frauentoilette. Und dann bin ich runter und habe ihn gesucht, habe ihn nicht gefunden und auf einmal steht er wie eine Furie vor mir und spuckt mich an. Vor den anderen Leuten? Ja, vor seinen Freunden. Ach so. Spuckt mich an und beschimpft mich. Ich wäre das Letzte und ich würde hier über ihn schimpfen und wäre der letzte Dreck und wäre nichts wert. So fing es an. Ich verstehe. Das ist natürlich. Hat mich aus dem Fest quasi rausgeworfen und ich stand da und wusste nicht, wie mir geschieht. Mhm. Und ich habe nur gemeint, du Steffen, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es tut mir leid. Ich habe halt einfach nur telefoniert. Mhm. Warum? Okay, also ich hab jetzt verstanden und erahne, was da los war zwischen euch beiden. Warum bist du noch nicht ganz weg von ihm? Weil wir die gemeinsame Tochter haben, natürlich auch. Und weil ich mich jetzt langsam frage, warum ich das alles mitgemacht habe. Und in gewisser Weise, gut, er hat mir ja immer die Schuld vermittelt. Die Frage ist, warum bist du noch nicht ganz weg von ihm? Und da sagst du, weil ich mich jetzt langsam frage, warum ich das mitgemacht habe. Ist keine Antwort. Frage, ich frage es anders. Du wohnst jetzt alleine in der gemeinsamen Wohnung? Ja, quasi, ja. Hat er noch einen Schlüssel, er hat... Ach so, er hat jederzeit Schlüssel. Zutritt. Ach so, er hat hier, naja. Wie lange also er hat diese Macht quasi mit dem Schlüssel, mir jederzeit das Leben zur Hölle zu machen. Und dieses kann man jetzt nicht irgendwie formal ändern? Ich habe es versucht mit allen Wegen, mit Jugendamt, mit Rechtsanwalt und so weiter und so fort. Ich brauche sein Einverständnis, dass er quasi gemeinsam diesen Mietvertrag kündigt. Dadurch, dass er mir ja nichts getan hat, es ist ja nicht greifbar, er hat mir ja nicht wehgetan, kann ich nichts machen. Was wäre denn, wenn du aus dieser Wohnung ausziehst? Das Problem ist, es ist zu Hause von meinem erstgeborenen Sohn und die Wohnung ist verdammt günstig und ich will das Feld nicht räumen. Den Triumph gönne ich ihm nicht. Das heißt, die Wohnung hattest du schon, bevor du mit ihm zusammenkamst? Ja, 7 Jahre. Und warum hat er da vertraglich ein Zugriffsrecht auf diese Wohnung? Weil ich damals so dumm war, muss ich ehrlich sagen, ich wollte diese Familie, die neue, auf Teufel komm raus. Er hat gemeint, bitte nimm mich mit auf, nimm mit Mietvertrag mit auf. Ich verstehe. Er bekommt von seinem Arbeitgeber Zulagen, das ist ja auch noch das nächste Ding, Familienzulagen in Höhe von 500 Euro, von denen ich nichts sehe. Und ihm geht's nicht um mich, ihm geht's auch nicht um die Tochter. Ihm geht's um die Kontrolle, um die Macht, hier mitzuspielen und um das Geld, was er kassiert. Ich habe gerade zwei Ideen. Ich finde, du brauchst einen guten Therapeuten und einen guten, einen guten Rechtsanwalt. Ja. Wirklich, die beiden Sachen sind, glaube ich, das Gravierendste für dich überhaupt. Dass du endgültig von dem Typ loskommst und das auch verstehst, warum das so gekommen ist. Ja. Nämlich in dem Sinne verstehen, dass das nie wieder passiert, sowas. Ja. Und einen guten rechtskundigen Menschen, der dir da beisteht, dass du endlich dann wieder alleinige Mieterin der Wohnung bist. Ja. Bist du in guten Händen? Ja, meine Familie steht mir bei und... Na, ich meinte jetzt so in fachlichen Händen. Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Ich bin bei Pro Familia und das läuft alles so lapidar. Also die können mir nicht wirklich weiterhelfen und Therapeutensuche ist in München quasi unmöglich. So. Dennoch wollen wir es versuchen, dir mit Rat, zumindest mit Tat vielleicht nicht, aber mit Rat zur Seite zu stehen, Tini. Ja. Pro Familia ist natürlich eine gute Anlaufstelle immer, aber für spezielle Probleme vielleicht sollte man da noch weitergehenden Rat suchen. Wir machen uns jetzt mal schlau und melden uns gleich wieder bei dir. Okay. Die Richtung ist ja gut, die du jetzt eingeschlagen hast. Es war ein fulminantes Erlebnis in deinem Leben. Ich möchte nur, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, das Thema ist so diffus und es ist wirklich schwierig zu erfassen für Frauen, weil man, bis man selber erkennt, in was man da reingeraten ist, in diesen Strudel, dieses mindernde Selbstwertgefühl und dieses Glauben, dass man, weil der Partner einem ja permanent vermittelt, man ist selber schuld. Was meinst du, wie vielen Männern es genauso geht, die von ihren Frauen so behandelt werden? Ich weiß es nicht. Ich kenne jetzt nur Frauen. Also, Tini, wir melden uns gleich bei dir. Das heißt, Sabine ruft dich an und ich hoffe, dass du diesen Horrortrip bald hinter dir hast. Okay. Alles Liebe wünsche ich. Gut, danke. Auf Wiederhören. Schöne Grüße an München. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Und hier ist Martina. Martina ist 19. Guten Morgen. Morgen. Martina, um was geht's denn bei dir? Bei mir geht es um meinen Freund, also Affäre, sagt man ja mittlerweile heutzutage. Halt mal den Hörer irgendwie anders, das klingt so verblubbert. Es geht um? Mein Schatzfreund, also Affäre. Ja. Und der ist mein Leiter bei der DAK, ist 42. Ja, und hat zurzeit noch eine Freundin und kann sich nicht wirklich von ihr trennen, weil er mir immer sagt von wegen, ja, die ist nicht ganz psychisch auf der Höhe und die würde sich dann umbringen, wenn sie das mitkriegt und so. Ich habe das nicht verstanden. Der ist dein Leiter? Leiter bei der DAK. Okay, arbeitest du dort? Ja, also ich mache das freiwillig, das Freiwilligendienst. Ach so, Freiwilligendienst. Bei der DAK durch Rotes Kreuz. Habe ich schon verstanden jetzt. Ja. Du machst einen Freiwilligendienst da? Und da ist er dein Vorgesetzter oder Betreuer. Genau, Betreuer. Also du stehst in dem Sinne in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu ihm. Nein. Weil du hast auch dein normales Leben und deinen Job und du machst das ehrenamtlich. Ja, genau, ich mach's ehrenamtlich. Verstehe. Er ist 42. Ja, er hat eine Frau. Und wie lange hat er die Frau schon? Seit 2 Jahren. Ach, länger noch nicht? Nee, länger noch nicht. Ist die Frau in seinem Alter oder auch eher viel jünger? Nee, also nicht viel jünger, die ist 35, also auch nicht viel jünger. Ja. Es geht eigentlich, ja. Aber zwischen denen läuft nichts mehr, schon seit längerer Zeit. Das sagt er dir so und du meinst, das kann man auch glauben. Ja, also das, was ich jetzt von seinen Kollegen auch mitbekommen habe, weil ich habe mich dann bei den Kollegen von ihm schlau gemacht, die ihn auch schon länger kennen und so. Mhm. Und ja, die meinten auch von wegen, ja, da würde nichts laufen und okay. Dass er total unglücklich wäre in der Beziehung. Wie lange läuft es denn bei euch jetzt schon? Bei uns läuft das also, ich habe den vor 2 Wochen kennengelernt. Ach so. Ja, noch nicht so lange und seit einer Woche läuft das ja. Bei uns. Gut, und da sagt er zu dir, er will sich nicht von seiner Frau trennen. Ja, also er will sich trennen, aber er weiß nicht wie. Also Martina, pass mal auf. Ich finde, nach einer Woche muss man das noch gar nicht besprechen. Nach einer Woche muss man erstmal gucken, was man voneinander empfindet. Was reden wir von einer Woche, du lieber Himmel? Wenn du mich anrufst und ihr seid ein halbes Jahr schon zusammen, dann hat das Hand und Fuß, aber nach einer Woche noch nicht. Nach einer Woche musst du erstmal überlegen, was will ich von dem Typ? Da musst du den erstmal besser kennenlernen. Da muss er dir auch signalisieren, was er von dir hält und wie sehr er dich mag. Habt ihr schon miteinander geschlafen? Nein. So. Da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden, ob er sich von seiner Frau trennt. Bist du denn verknallt in den? Ja. Also verliebt so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Aber er ja auch. Und wie lange kennt ihr euch denn schon? Also wir kennen uns jetzt seit 2,5 Wochen. Moment. Achso, ja, das hast du gerade schon gesagt. Ich dachte, ihr würdet euch länger kennen und jetzt hat es erst gefunkt. Seit 2,5 Wochen und seit einer Woche hat es gefunkt. Also das war Martina, so. Jetzt mal Gemach, jetzt mal langsam. Jetzt lernen wir doch erstmal kennen, Mensch. Vielleicht willst du den ja gar nicht. Das ist ja so ein Ding, so von wegen, also. Das ist ja so ein von 0 auf 100 Gefühl war ja, das, ja. Als ich ihn gesehen habe schon direkt. Ist mir schon klar, das hat eingeschlagen wie eine Bombe bei dir. Ja. Und das kann ich schon verstehen, ist völlig klar. Aber dennoch so was Perspektive und Zusammenleben und ich finde, das hat erstmal ein bisschen Zeit noch. Ja, klar, das Zusammenleben und so, klar, dass das Zeit hat, aber guck doch erstmal ich so will nicht die zweite Geige spielen. Finde ich völlig in Ordnung, dass du das schon ziemlich am Anfang sagst. Finde ich völlig in Ordnung, missverstehe mich nicht. Finde ich eine gesunde und gute Einstellung. Aber so ein paar Wochen gibt dir doch mal Zeit, vielleicht ist der Rausch und die Schwärmerei schon nach ein paar Wochen verflogen, weiß man ja nicht, ist ja manchmal so. Ne? Ist ja manchmal so, dass man sich in jemanden verguckt und dann lernt man den ein bisschen näher kennen und denkt dann, ach Gott, nee, war ja dann doch nichts. Ja. Lasst mal ein bisschen Zeit vergehen und in 8 Wochen telefonieren wir nochmal miteinander. Ja. Und dann müssen wir ein bisschen mehr. Dann weiß ich Bescheid, die Stichworte, das fällt mir dann schon wieder ein. Gut, okay. Sollen wir so verbleiben? Ja, können wir machen. Dann wünsche ich alles Gute, viel Glück. Okay, danke. Tschüss. Nico. Ne, hier. Hier ist er, Nico, 29. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Nico. Hallo. Um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Also ich habe gerade ein bisschen Theater mit meiner Freundin und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 7 Jahre jetzt. 7? Verflixte 7 Jahre. 7 Jahre. Lange Zeit, ne? Schon sehr lange Zeit. So lang kam es mir eigentlich gar nicht vor. Ist sie so alt wie du ungefähr? Nein, sie ist jünger. Sie ist 22, ich bin 29 und ja. Oh, da war sie aber sehr jung, als ihr zusammenkamt. Ja, du bist ja erst der Mann. Ja. Das schon, ja. War das denn damals so einfach? Haben die Eltern zugestimmt mit 15 schon? Nein, sie ist Türkin und ich bin Deutscher und umso komplizierter. Ja, umso komplizierter, aber ihr Vater hat halt großes Theater gemacht und ihre Mutter. Hör mal auf jetzt, Akice, hör auf jetzt, ich geh raus, hör auf damit. Moment, ich muss kurz raus. Ja, hör auf. Moment, ich geh kurz raus, hör auf damit. Was ist das? Ja, sie ist gerade mit Bissen auf mich losgegangen. Deine Freundin? Ja. Ach so. Mit was ist losgegangen auf dich? Bissen auf mich losgegangen. Mit einem Besen? Ja, mit einem Besen. Und jetzt bist du in einem abgeschlossenen Raum? Nein, jetzt bin ich gerade im Flur. Ach so. Im Hausgang. Also, wir waren. Okay. Also, es gab damals Ärger mit dem Vater. Na ja, was heißt, sie ist im Heim aufgewachsen und sie hat wirklich eine schwere Kindheit gehabt und was weiß ich, wegen Vergewaltigungsgeschichten und keine Ahnung auch und so. Ihre Mutter ist in Psychiatrie schon auch seit langem. Sie hat sie vor kurzem erst vor 3 Monaten gesehen. Ja, und ich weiß halt nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll, weil vor kurzem, ich ganz ehrlich, auch seit meine Tochter auf der Welt ist, wir haben uns kennengelernt, da ich habe selber auch Drogen verkauft und solche Geschichten und so, ich war auch nicht jetzt der Tolle oder so. Und wir haben halt uns eigentlich nur auf Alkoholbasis und danach Kokain und nur solchen Dingen eigentlich nur verständigt, also waren rein. Wie alt ist euer Kind jetzt? 2 Jahre alt, die ist jetzt gerade bei meiner Mutter, Jugendamt weiß auch schon Bescheid. Und ich meine, das war ja gerade heftig. Sie macht die Tür auf und geht mit dem Besen auf dich los. Warum? Ja, warum? Ja, weil sie will mich einfach nicht mehr sehen. Weil sie denkt, ich war wahrscheinlich noch der einzigste Mensch, die hat nicht mal Freundinnen, gar nichts, sie hat kein Handy, gar nichts. Ich bin wahrscheinlich noch der einzigste Mensch damals, wo für sie da war. Und jetzt habe ich sie auch enttäuscht und jetzt hat sie wahrscheinlich niemanden mehr. Und warum hast du sie enttäuscht? Weil ich halt auch die letzten 2 Jahre immer 5 Uhr morgens nach Hause gekommen bin, besoffen und Ach so. Ja gut, also ich habe jetzt nicht krankenhausreif geschlagen oder so, aber ich bin dann halt auch 5 Uhr morgens aufgestanden, habe gesagt, steh auf, ihr die Decke weggezogen, sie aufgeweckt und solche Dinge halt und so. Hast du sie, du sagst, ich habe sie nicht krankenhausreif geschlagen, aber du hast sie geschlagen. Ja, was heißt geschlagen, so rumgeschubst oder solche Dinge halt, aber ja, war auch nicht in Ordnung von mir, aber ich sag mal so, davor hatte ich auch noch andere Freundinnen und die sind halt dann gegangen oder so, also ich meine, aber das, was sie jetzt halt abgibt, ist einfach eine Nummer zu viel für mich. Sie hat die ganze Wohnung kaputt geschlagen mit einem Hammer, sie hat mir Beerdigungsbriefe da an ein Ding gehängt, ich habe schon mit allen Institutionen geredet, sie wurde letzte Woche vom Polizeiarzt, sie wird schon öfters jetzt und so, sie trinkt jeden Tag eine Flasche, und bei mir ist so, wenn ich einen Tag trinke, dann kann ich am nächsten Tag sowas gar nicht sehen. Ja, nochmal eine Frage zu eurem Kind. Das Kind ist jetzt dauerhaft wo? Jetzt dauerhaft gerade bei meiner Mutter. Und wird quasi da auch aufgezogen, oder? Ja, ich bin ja mittags da, weil meine Mutter muss ja auch arbeiten. Und ja. danach renne ich kurz ganz schnell in die Wohnung hoch und guck nach ihr, dass sie nicht irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, was denn. Wer hat denn das Sorgerecht? Wir haben jetzt das gemeinsame Sorgerecht noch geholt zusammen. Ja. Aber so wie sie drauf ist, kann sie sich doch gar nicht um das Kind kümmern. Nein, sie will es auch gar nicht mehr. Sie will es auch gar nicht mehr. Will sie auch gar nicht mehr. Sie hat schon abgeschlossen, also so. Sie will auch nicht mehr. Du sagst, dass du auch ein recht krasses Leben hinter dir hast, mit Drogen und Feiern und sowas. Ja, aber ich kompensiere es meistens mit dem Sport. Also bei mir geht's auch wieder gut. Ich habe jetzt alles seitdem das passiert ist, alles gelassen. Ich kiff nicht mehr, ich zieh nicht mehr, ich mach gar nichts mehr. Das Einzige, was ich mache, ich trinke vielleicht noch 2-3 Bier, so dass ich mich beruhigen kann. Ja, so. Was machst du beruflich? Also ich habe Postverkehrskaufmann gelernt und ich habe schon ziemlich viel auch gearbeitet. Ich habe Zivildienst gemacht in der Behindertenwerkstatt und ich habe mich eigentlich. Und jetzt zur Zeit, was arbeitest du? Jetzt zur Zeit bin ich arbeitslos. Ah, ja. Ja. Also das klingt wie eine sehr sehr kaputte Vergangenheit, die ihr beiden habt. Ja. Du sicherlich ebenso viel Schuld trägst wie sie. Ja, sage ich auch gar nicht. Bei mir ist halt so, ich kann mich immer auffangen, weil ich mache meinen Sport wirklich, ich trainiere 3-mal in der Woche, ich habe meinen Kumpelkreis, ich habe mein Handy und so, sie hat gar niemanden mehr. Das ist das Problem. Ich komme in die Wohnung rein, wie gesagt, jetzt gerade eben, jetzt geht's wieder, tritt sie wieder total ab, am nächsten 5 Minuten sagt sie, ey, ich werde mit der Sexer, 5 Minuten später... Verstehe. Ist sie besoffen im Moment? Weiß ich nicht. Ich bin heute Abend erst gekommen, weil ich, wie gesagt, den ganzen Tag wieder auf meine Kleine aufgepasst habe. Ja. Sie trinkt jeden Tag auf jeden Fall eine Flasche und sie sagt auch, sie will jetzt 3000 Euro und ich weiß gar nicht, wie sie auf den Betrag kommt. Heute war ich beim Arbeitsamt, das ganze Geld ist auch schon wieder weg, hat sie bar abgeholt dort. Nico, was willst du denn? Was willst du? Ich liebe dieses Haus. Jeder sagt zu mir, schmeiß dich raus, mach was, irgendwas. Stopp. Das wollen wir erstmal... Das nehme ich jetzt mal nicht einfach so hin. Ich liebe diese Frau. Du erzählst mir seit unserem Gespräch nur Horrorsachen von der Frau. Ich hab's gerade gehört im Hintergrund. Sie ist ein guter Mensch. Was liebst du denn noch an der Frau? Trotzdem alles. Egal auch. Sie hat mich letzte Woche kaputtgeschlagen. Nico, ich kann mit solchen Aussagen nichts anfangen. Da schlägt eine Frau dich kaputt. Oder? Das heißt mich kaputt? So. Ich bin nein, nein, okay. So. Und dann sagst du mir, ja, aber ich liebe diese Frau und... Weil ich auch nicht gut zu ihr war. Und das verstehe ich erst jetzt. Das wird mir jetzt erst bewusst. Okay, wenn du nicht gut zu ihr warst, die Schuld trägst du, das ist mir völlig klar. Aber das ist auch keine Begründung dafür, dass du sie liebst. Dann ist es schlechtes Gewissen höchstens. Das wahrscheinlich auch, ja. Aber weil ich weiß, wenn ich sie fallen lasse oder wenn ich sie jetzt rausschmeiße oder weiß ich nicht, dann weiß ich, dann ist sie nächste Woche tot. Das weiß ich hundertprozentig. Sie hat nichts gelernt? Doch, raus, sie ist aus dem Knast gekommen damals, Ding, und was weiß ich und so, sie hat einfach niemanden, auch ihr Vater, jeder scheißt auf, so, sie hat niemanden, aber wenn sie nicht trinkt und gar nicht, ist sie ein total liebruhiger Mensch. Ja, Berg, ich spreche ein bisschen langsamer, dann kann ich besser verstehen. Ja, ja. Sie hat nichts gelernt. Doch, danach ist sie rausgekommen aus dem Knast, weil sie irgendwo dabei war, weil ich eine Woche mal in Urlaub gefahren bin, damals noch, wo sie jung war, und dann ist irgendeine Scheiße passiert, weil sie im Heim da damals auch schon war. Okay, ich merke schon, es ist alles irgendwie sehr, sehr diffus und sehr kaputt. Ja. Würdest du sagen, oder glaubst du, dass sie Alkoholikerin ist? Mittlerweile schon, ja. Ja. So. Was wäre da der erste Schritt? Der erste Schritt wäre da nicht... Sie wurde letzte Woche auch von der Polizei abgeholt und die machen nichts, die machen nichts. Die machen nichts. Ich war heute auch bei den Ärzten, ich wollte sie zwangsverweisen, die machen nichts. Die sagen, ja, da kannst du nichts machen. Mhm. Jeder Mensch hat hier in Deutschland ein freies Gesetz, bis irgendwas passiert. Ja. Das ist ja das Harte daran. Ja, das ist in der Tat das Harte. Sieht sie sich denn selbst auch als Alkoholikerin? Nein, sie sagt, es beruhigt mich nur jetzt gerade und so. Und ich habe auch schon mit denen gesagt, lass dir doch, mach doch irgendwas von mir aus. Und sie sagt auch, ja, sie wird ein paar Tage wegfahren, jetzt sind sie es wieder nicht. Und das ist alles gerade ziemlich konfus. Im Prinzip müsste sie, ich sag's dir mal, im Prinzip müsste sie in eine Klinik. Ja, weiß ich. So, aber du kannst... Sie wurde doch letzte Woche mitgenommen, sie darf nicht mal mehr hier in die Kneipe, weil sie geht doch nachts einfach raus und ich gehe hinterher, jetzt fängt sie auch schon an, jetzt hat sie gestern mit meinem besten Freund angefangen, versucht, zu den sexuell anzumachen. Das ist, glaube ich, jetzt noch ihre letzte Möglichkeit, was sie jetzt gerade versucht, auch noch auszuspielen, dass sie mich auch noch damit verrückt macht. Jetzt stehe ich gerade hier draußen, jetzt, glaube ich, geht's wieder oben voll ab. Also, weißt du, mit der Zwangsanweisung ist natürlich in der Tat problematisch. Da müssen viele Dinge gegeben sein, ehe man das machen kann. Im Prinzip muss jemand, der so fertig ist mit den Nerven und auch noch Alkoholikerin ist, die muss das selbst für sich entscheiden, dass sie sich Hilfe holt. Offensichtlich ist sie noch lange nicht so weit. Nein, ist sie nicht. Jetzt hat sie das Fenster hochgemacht. Ich bin hier unten, jetzt hat sie gerade Sachen rausgeschmissen aus dem Fenster. Das macht sie gerade. Ja, macht sie gerade. Gerade liegt meine Jacke hier auf dem Boden und... Ja, hier schneit. Wollen wir das Gespräch vielleicht lieber gleich fortführen und du kümmerst dich erstmal? Nein, ich will da gar nicht hoch, weil sonst wird es eskalieren. Du hast gerade gesagt, wenn ich sie, also ich will dir sagen, mein erster gerade Eindruck war, die Frau muss in eine Klinik. Ich habe auch schon alles probiert, Domian. So, das zweite war, dass ich sagte, der Typ, das heißt du, Nico, muss von der Frau weg. Und da erwiderst du mir, dass sie tot ist, wenn du weggehst. Ich glaube dann, ich weiß nicht, ist was dann so? Noch passieren wird. Ich weiß nicht, was dann noch passieren wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt sie so tief, dass sie sich selbst aufrüttelt. Man muss letztendlich, das ist ja das Schlimme immer, dass man die Alkoholiker so tief fallen lassen muss, wie nur irgend möglich, damit sie es kapieren. Ja. Ich habe nur die Sorge, so wie du mir das gerade geschildert hast, jetzt in den wenigen Minuten, dass ihr so verzahnt und verkantet ineinander seid, dass das überhaupt nichts bringt. Dass es nur immer neues Chaos, neuen Stress und neuen Ärger bringt. Ja. Aber was soll ich machen? Ich habe sogar auch eine Ärztin geholt, die kam vorbei, dann hat sie gesagt, nein, ich habe kein Problem, weil tagsüber ist es auch normal kein Problem und abends fängt es halt oder nachts fängt es halt dann richtig an, ihr Problem. Mhm. Weil dann ist sie wieder fit und... Ich sag's nochmal, geh auf Abstand zu der Frau. Einfach weg, aus meiner Wohnung raus. Auch. Ja, geh. Ja. Diese Wohnung, wie ist das, ist das deine Wohnung oder eure Wohnung? Ja, das ist meine Wohnung, aber ich habe jetzt schon heute, weil ich meine, also ich könnte auch eine neue, das Problem ist, ich kann auch bei meiner Mutter, ich könnte schon bei ihr auch bleiben, aber das Problem ist halt, wenn ich bei ihr bleibe, dann streite ich mir halt auch mit ihr immer rum und... Mit der Mutter, oder was? Ich bin halt damals auch rausgezogen, wenn man einmal draußen ist, dann hat man auch keine Lust mehr, wieder zurückzugehen. Also diese Wohnung, in der jetzt deine Freundin oben da Terror macht. Ja, ich habe gerade meine Jacke angezogen, die hat sie rausgeschmissen und den Decoder hat sie gerade auch rausgeschmissen. Wahnsinn. Dieses ist deine Wohnung. Ja. Wenn du, das heißt, du könntest sie aus dieser Wohnung rausschmeißen. Ja, aber das, ja, ich will das nicht. Ja, aber du musst zu irgendeine Entscheidung kommen. Rennt ihr ständig im Kreis und verletzt und zerfleischt euch immer mehr. Ja, ich hoffe halt, dass sie es irgendwann noch begreift, nur das Problem mit dem Alkohol, ich weiß nicht, ob sie das alleine schafft. Sie ist überhaupt nicht zugänglich für irgendwie, dass sie mal zusammen zu einer Beratungsstelle geht. Darauf glaube ich, sie hat Angst, dass sie so wird wie ihre Mutter, glaube ich. Wie gesagt, ich wollte ja auch gerade, dass sie mit dir spricht und wie gesagt, jetzt ist es wieder so eskaliert. Ach, du wolltest, dass ich mit ihr spreche? Ja, aber ja, auch noch, aber wie gesagt, jetzt stehe ich hier unten, jetzt hat sie ja die ganzen Sachen rausgeschmissen, ich will da nicht mehr hoch. Ich verstehe. Also Nico, dramatisch. Ich kann dir nur... Wochen. Insgesamt, wie lange geht das jetzt schon so in der Dramatik? Also jetzt, vor zwei Wochen war das mit der Polizei und seitdem, ich habe auch versucht, die Wohnung wieder aufzuräumen und es hatte gleich keinen großen Sinn. Also ich kann sie auch verstehen, schon in einer Weise, weil ich bin auch damals so abgegangen, vor zwei, drei Jahren, wo mein Vater gestorben ist, habe mich auch gehen lassen und so, aber ich habe mich selber wieder gefangen, weil ich halt noch ein Umfeld habe und so. Das hat sie halt gar nicht. Sie hat kein Handy, sie hat keine Freunde, das ist halt noch das nächste Problem. Mir ist das schon klar, dass ich dich nicht schönreden muss, denn du hast auch Dreck am Stecken, das ist mir schon klar. Ja. Aber offensichtlich bist du zugänglicher für die Problematik als sie im Moment. Ja, auf jeden Fall. Ich habe deswegen lasse ich das raus, weil ich weiß, es geht hier wirklich um viel und wir halten fest, die Frau ist nicht willens, alleine in die Klinik zu gehen. Nein, auf keinen Fall. Die Frau ist nicht willens, zusammen mit dir zu einer Beratungsstelle zu gehen. Nein, definitiv nicht. Nein. Dann musst du gehen. Okay, und dann lasse ich sie. Lass sie fallen. Okay. So hart das auch ist, aber... Gar nicht wieder in die Wohnung zurückkommen, auch irgendwie kurz mal, oder... Wenn du das mit der Wohnung also irgendwie regeln kannst, dann mach das wie auch immer, aber geh, verlass sie. Okay. Vielleicht ist es letztendlich für sie auch gut, denn sie ist seit ihrer Jugend von 15 bis jetzt in dieser doch auch sehr schwierigen Beziehung mit dir. Ja, aber weißt du, was mein Problem ist? Wenn ich hier in diesem Ort weiter wohnen will und sie jetzt anfängt zu sagen, tut mir leid, rumzubitschen oder irgendwelche solche Sachen abzuziehen, dann kann ich nie wieder in diesen Ort zurück, weißt? Dann, wie stehe ich denn da, wenn ich dann zurückkomme und da irgendwelche Dinge jetzt noch vorfallen, auch noch in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin? Was heißt rumzubitschen? Ja, so, sie war auch schon in den Kneipen und dann da hing der Tanker runter und tralala und solche Sachen. Ich kann sowas nicht sehen. Ja gut, das musst du ertragen dann, du lieber Gott. Also, sowas soll ich ertragen? Ja, das sollst du ertragen. Das ist dann deine Ex, das ist ein bisschen traurig, aber es ist deine Ex und Schluss aus. Ja, aber sowas kann ich nicht sehen. Ja, aber was willst du denn weitermachen? Ja, ansonsten muss ich halt sie rausschmeißen aus der Wohnung. Was soll ich jetzt? Ja. Oder sie einweisen. Sie haben gesagt, wenn sie nochmal so durchtritt, richtig durchtritt, am besten mit 3 Promille, dann sofort krankmachen und dann einweisen lassen. Mhm. Okay, pass auf, wir machen mal Folgendes. Was diese Einweisung anbelangt, möchte ich mal kurz, dass du mit meiner Psychologin auch sprichst. Okay, das war super. Ja, dann würden wir dich gleich nochmal anrufen. Okay, vielen Dank. Okay, Nico. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns schon so machen. Also gute Wünsche. Okay. Trotz allem. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, nochmal das Thema für morgen. Morgen ist ja Themennacht, wie immer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und morgen heißt das Thema Jung und vom Schicksal getroffen. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die zum Beispiel sehr jung sind, aber eine unheilbare Krankheit haben. Oder aber die eben sehr jung sind oder jung sind durch einen Unfall oder durch einen Todesfall völlig aus ihrer Bahn geworfen wurden. Oder die durch irgendeinen dramatischen Umstand, obwohl sie sehr jung sind, gezwungen sind, ganz anders zu leben als Altersgenossen das so tun. Das ist unser Thema morgen, jung und vom Schicksal getroffen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, morgen ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, oder mailt uns domian@wdr.de oder auch gerne morgen während der Sendung. Hier ist, und ich begrüße Sie sehr herzlich, die Elisabeth und die ist 83. Schönen guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Elisabeth. Schön, dass du da bist. Spreche ich jetzt schon mit Jürgen? Ja, genau. Ja. Ich bin's. Also, Jürgen. Ja. Ich freue mich, dass ich beim ersten Mal Anruf durchgekommen bin. Ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. Und in meinem Alter. Ja, in deinem Alter, genau. Aber, ja, die Alten, die werden ja immer drückt, ne, in der heutigen Zeit. Ja, leider. Und ich wohne in einem Neubau, bin als Erste angezogen. Ja. Und dann kamen lauter junge Leute und über mir ein Gewerbe. Ein Gewerbe? Das Älteste. Ah. Das älteste Gewerbe? Das älteste Gewerbe. Über dir in der Wohnung? Über mir in der Wohnung. Oh. Über der ganzen Wohnung. Und ich habe eine wunderbare Wohnung. Mhm. Und bin alleine. Ja. Hab alle, was man braucht, gegenüber meinem Hausarzt. Ja. Den ich schon auch 20 Jahre habe. Mhm. Dann Konditorei, dann Apotheke. Dann Friseur, dann Tengelmann und alles zum... Also alles vor der Tür und ganz praktisch. Und die machen mir die letzten Tage meines Lebens zum Horror. Jeden Tag. Elisabeth, das Haus, in dem du wohnst, du bist damals in einen Neubau eingezogen. Ja. Wie viele Jahre wohnst du insgesamt in dem Haus schon? Jetzt 4 Jahre. 4 Jahre? Ach so, frisch erst. Mein Sohn ist verstorben 2006 mit 60 Jahren. Ja. Wir wollten zusammen feiern, ja. 80. und 60. Ja. Ja. Und es ist nicht mehr gelungen. Er ist auf der Heimfahrt Herzinfarkt. Das tut mir leid. Das tut mir sehr leid. Jetzt bin ich ganz allein. Ganz allein. Und Jürgen, ich finde niemanden, der auf meiner Linie ist. In den ganz alle Leute in dem Haus, du hast also überhaupt nicht. Du hast mit niemandem Kontakt. Nein. Nein. Dürfen die denn über dir in der Wohnung das älteste Gewerbe der Welt betreiben? Weiß der Hausbesitzer das? Ja, die stecken alle unter einem Hut. Ja? Jetzt kann ich verstehen, dass du in deinem Alter natürlich keine Lust hast, nochmal auszuziehen. Ja. Ja. Ja. Wenn ich alles habe und Jürgen, vor der Haustüre hält du Zwei Busse, wo ich zum Einkaufen nach Göttingen fahren kann, vors Kaufland und wieder nach Hause. Auch wieder einsteigen und aussteigen. Also besser kann ich es gar nicht haben. Also alles ist im Prinzip perfekt. Jetzt muss ich, also rundherum ist alles perfekt. Jetzt muss ich dich nochmal fragen zu der Wohnung über dir. Wenn die dem ältesten Gewerbe der Welt da oben nachgehen, ist das ja nicht unbedingt laut, oder hörst du da auch was von? Ja, sicher. Und zwar, das ist der, sind die Privat, na, wie heißt Geräte, die sie hat zum Streicheln haben. Jetzt hab ich nicht verstanden. Elektrisch. Elektrisch? Ja. Na. Vibration, wie heißt das denn? Also die, du hörst die Leute oben schreien, oder? Auch, also jeden Tag wirft sie eine hin, denn die Domina, die ist da oben. Ach, jetzt verstehe ich, ein Domina-Studio ist das. Ja. Ach so, da werden die richtig versohlt und die geben Geräusche von sich und... Eine. Ich verstehe. Die ist schwarz gekleidet im Leder und der Zuhälter, der sitzt genau über meinem Schlafzimmer. Ja, das ich kann nicht schlafen. Ich schaue jeden Tag die Sendung von Jürgen an. So lange sitze ich hier vom Fernseher. Ja. Weil ich kann nicht ins Bett. Jetzt verstehe ich das. Wenn da ein Domina-Studio oben ist, ist es natürlich heftig. Ja. Was machen wir jetzt? Zu jedem, dem ich sage, keiner sagt was. Weil sie alle Bedenken haben, sie müssten aus der Wohnung raus. Ja? Also du hast in dem Haus keine Verbündeten. Nein. Du stehst ganz alleine da. Ja. In lauter Junge. Ja, und du fühlst dich in der Wohnung mittlerweile, obwohl die Wohnung schön ist, fühlst du dich richtig unwohl in der Wohnung. Oh ja. Ja, so kann man sagen. Ich würde mich wohlfühlen. Ich lasse alles schön machen und die Einrichtung und das Ganze ist alles wunderschön. Wir haben das ich habe in einer Wohnung gewohnt in der neben der Fokkerei. Und 46 Jahre und keine Beschwerden gehabt. Wir waren eine Familie. Sag mal, Elisabeth, du hast mir gerade erzählt, dass traurigerweise dein Sohn verstorben ist. Ja, es gibt sonst keine Kinder. Nein. Auch keine Enkel. Nein, ich habe schon einen Sohn gehabt, der ist mit 2 Jahren verstorben. Ah ja. Und zu der, hast du zu der Schwiegertochter Kontakt? Nein, ist keine da. Mhm. Weil sich mein Sohn vor 16 Jahren hat scheiden lassen. Ach so. Ja. Und sonst gibt es auch keine nahen Verwandten oder Freunde mehr um dich herum? So. Cousinen, aber die sind nicht auf meiner Linie. Also das heißt, eigentlich stehst du ziemlich alleine da? Ja, ich war 30 Jahre Chefsekretärin in drei Firmen, mhm. jeweils fünf und in der letzten der Walderbau. Mhm. Ja. Den kennst du vielleicht? Ja, schon mal gehört, genau. Sag mal, jetzt, ich muss dich erstmal ganz indiskret auch fragen, damit ich dir auch eine klare Antwort geben kann. Stehst du denn finanziell eigentlich ganz gut da? Ja. So. Alles okay. Bist du körperlich auch noch, obwohl du 83 bist, noch recht fit? Ja, ich war ja jetzt über Weihnachten, Neujahr, wieder im Urlaub. Ich gehe zweimal im Jahr in Urlaub. Mhm. Pass auf, ich sag dir, ich habe jetzt mal eine Idee. Schreck jetzt nicht gleich zurück, wenn ich das sage. Ich meine es wirklich, glaube ich, nicht nur ich glaube das, sondern ich meine das sehr gut für dich. Du bist eine rüstige alte Dame. Ja. Und du bist noch rüstig. Das heißt, du kannst jetzt noch selbst bestimmen, was mit dir los ist. Ja. Du hast das große Glück, dass du sagst, ich stehe finanziell sogar gut da. Ja. Elisabeth, suche dir ein schönes Seniorenheim. Ja, das versucht jetzt gerade mein Hausarzt. Sehr gut. Da kriegst du ein kleines, schönes Apartment, wo du für dich alleine bist, kannst du deine Möbel mitnehmen. Ja. Und du hast Ruhe und bist unter Leuten. Und wenn es dir irgendwann mal schlechter geht und du kannst nicht mehr so alleine alles machen, bist du umsorgt. Und solange du fit bist, hast du deine eigene Küche, kochst du selbst und machst alles so wie jetzt. Ja. Jürgen, was mich am meisten stört, sind die Drogen. Mhm. Die Drogen. Und es ist ja alles hellhörig. Ja. Und wenn ich da raufschreie, was ich eigentlich gar nicht in mir, in unserer Familie, ja. Das ist ja alles Geschäftsleute. Ja. Und aber die machen nichts. Ich warte immer, bis sie sich irgendwo beschweren in der Verwaltung, aber das tun sie nicht. Aber weißt du? Sie wissen warum, weil sie keine Steuern zahlen und weil sie Hartz IV beziehen. Weißt du, das sind alles so Sachen, da ärgerst du dich, aber da machst du nichts dran. Ja. Deswegen ist mein Rat, geh da weg, zieh aus, so schnell das möglich ist, damit du ein ruhiges, schönes Leben führen kannst. Du wirst, so wie du es jetzt geschildert hast, die Verhältnisse da nicht verändern. Nein. Aber du hast die Chance und nutze auch die Zeit, wo du noch fit bist. Ja. Es gibt viele ältere Leute, die diesen Schritt zu spät machen und selbst nicht mehr richtig entscheiden. So kannst du dir in Ruhe alles angucken, fahren und irgendwann sagen, das nehme ich, da ziehe ich hin. Und bevor ich da reingezogen bin, war ich 5 Jahre in einem betreuten Wohnen. Das ist ja gar nichts für mich. Ja, betreutes Wohnen musst du ja nicht. Du kannst ja ein Apartment hier irgendwo mieten in einem Seniorenheim. Und da bin ich dann raus und da reingezogen, nachdem mein Sohn verstorben war. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Weil wir jede Woche zusammen einkaufen gegangen sind. Ja. Ja. Und dann hat er noch zu mir gesagt, am Donnerstag, Mutti, wo bist denn du? Du bist heute überhaupt nicht da. Und am Montag ist er verstorben. Das tut mir wirklich sehr leid für dich, vor allen Dingen, wo du jetzt sonst niemanden mehr hast. Ja. Liebe Elisabeth, wir müssen jetzt Schluss machen. Ja, ich weiß. Aber ich habe dir mal klar meine Meinung gesagt. Ja. Und das ist ein ehrlich gemeinter Rat. Ja. Mach das so schnell du kannst, dann hast du Ruhe und kannst dein Leben genießen. Ja. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke dir, Jürgen. Ich habe mich jetzt so gefreut. Ja, ich freue mich, dass ich mal mit einem Menschen, der eben Kopf hat, sprechen kann. Ich danke dir sehr herzlich und freue mich auch, dass wir beide uns so übers Telefon kennengelernt haben. Ja. Auf Wiederhören. Auch. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war unsere Elisabeth. Und hier ist der Lars und Lars ist 37. Guten Morgen, Lars. Ja, guten Morgen, Domian, ich bin der Lars. Ich bin ja nur 36. Allerdings ja. 1,91 groß und wiege 225 Kilogramm. Oh. Und habe drei kaputte, ja, wegen meinem Gewicht rufe ich nicht an, aber ich habe drei kaputte Zähne im Mund, die von einem Kieferchirurgen, nicht von einem Zahnarzt gezogen werden müssen. Und ich wohne im Raum Neuss und habe im Raum Neuss, Düsseldorf, Köln, also halt Nordrhein-Westfalen abgegrast, auch mit den Herstellern von OP-Tischen, Stühlen, Zahnarzt-Equipment gesprochen, alles nada, alles abwinke. Ach, jetzt verstehe ich. Ich verstehe ich jetzt. Ich habe einen Zahnarzt. Weil du so schwer bist, kannst du nicht operiert werden. Gibt es keinen OP-Tisch für dich? Ja, es gibt schon OP-Tische, aber da musst du dann einen Kieferchirurgen hinfinden und dann gibt es dann technische Probleme, Mieten des OP-Saals und wenn dann mir was passiert, wer kommt dafür auf? Du glaubst gar nicht, wie viele bürokratische Scheiße es da gibt. Mhm. Also Entschuldigung, dass ich das nur so sage. Ja, ja, glaube ich. Ich habe einen Zahnarzt, der mich auf seinen Zahnarztstuhl behandelt, der fährt den komplett runter. Mhm. Ich habe einen Bein auf dem Boden, also einen dicken Oberschenkel. Mhm. Und dann ist das ja ein Viertel Entlastung. So, und dann sind wir ja schon nur noch bei 160 Kilo roundabout. Mhm. Und der behandelt mich sehr gut und fantastisch. Bloß der kann das nicht machen. Das heißt, das muss ein Kieferchirurg machen. Mhm. Und ich habe schon über 60 Stunden am Telefon verbracht und bin am Suchen. Ich war auch schon in der Düsseldorfer Universitätsklinik, in dieser Zahnarztklinik und diese Zahnarztklinik hat auch noch eine kieferchirurgische Klinik. Ich war an beiden gewesen, die haben überhaupt nichts. Genau das wollte ich gerade fragen. Gibt es nicht? Ich war in Köln gewesen. Ich bin letztes Jahr in Köln. Ich spreche so schnell, weil die Zeit fast um ist. In Köln bin ich letztes Jahr am grauen Star operiert worden, an beiden Augen. Ja. Köln hat zwei OP-Tische, Stühle, die man als OP-Tische machen kann, wo auch ganz dicke Onkels bis 250 Kilogramm operiert werden können, ja? Da bin ich operiert worden. Ich habe die gebeten auf Knien. Kinder, ihr habt da auch eine kieferchirurgische Abteilung. Kann nicht der Kieferchirurg zu euch kommen, in das Haus rein und mir die kaputten Zähne ziehen? Nee, bürokratisch und Hygiene und bla bla bla. Das klappt alles nicht. Große Scheiße. Den sollte man einmal einfach vom Koffer scheißen. Das ist mir alles nichts weiter. Deshalb mein Aufruf an die Leute, an die Zuhörer. Leute, helft mir. Sprecht mit eurem Kieferchirurgen. Wenn ihr einen in der Verwandtschaft habt oder einen Freund, Kiste, wir ist euch sicher. Mailt das an Domian. Domian bekommt meine Adresse und meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer von mir. Der leitet das weiter. Ich werde euch ewig dankbar sein. Also, ich schicke euch meine kaputte Zähne. Jetzt halt mal Luft an. Halt mal Luft an. Also, wir suchen einen riesen OP-Tisch für Lars. Nee, ein Kieferchirurg, der am Bumm hat. Weißt du, ich kann ja auch auf einem normalen Stuhl operiert werden. Ja, das ist ja, ich bekomme ambulante, ich bekomme eine kleine Narkosespritze, keine Vollnarkose. Ja, nicht so viel, nicht so schnell. Ich werde ja ganz irre. Wärst du auch bereit, weiter zu fahren nach München, Berlin, Hamburg? Ja, natürlich, kein Problem. Krankenkasse zahlt das. Ja, so, die Message ist angekommen, die Frage auch. Mal gucken, was so hier bei uns reintrudelt, Lars, okay? Ja, damit und die brauchen sich nicht an die Kliniken zu wenden, da habe ich nämlich schon hier rundherum überall rumtelefoniert und das ganz vergessen. Okay. Du lachst, du hast gut lachen. Nein, nein. Ich war 60 Stunden am Telefon. Nein, ich lache nicht über dich. Ich lache darüber, dass du das so komprimiert jetzt hingekriegt hast, wo unsere Zeit gleich rum ist. Aber ich glaube, du hast alles gesagt und die Leute, die irgendwie sich angesprochen fühlen, haben es auch verstanden und würden reagieren. Okay? Und der Vorgängerin muss ich auch sagen, es tut mir ganz leid, dass sie ihren Sohn verloren hat. Und sie hat mein Mitgefühl. Du machst eine tolle Sendung. Kinder, helft mir, hört Domian und dann geht's der Welt besser, wenn wir öfter solche Leute wie dich hätten. Dankeschön, Lars. Alles Gute für dich. Ich hoffe, dass wir dir irgendwie helfen können. Gut. Alles Gute, tschüss. Damit ich deinem Mitarbeiter noch meine Adresse hole. Okay, tschüss. Domian, danke schön. Jo, in der Technik war Gundel Blendin heute Nacht und wir haben morgen ein Thema und morgen heißt das Thema Jung und vom Schicksal getroffen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jung sind und die aufgrund dramatischer Umstände ganz anders leben müssen, als sie sonst eigentlich leben würden in ihrem Alter. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Nummer. Oder während der Sendung natürlich sehr gerne auch oder uns mailen. Telefonnummer 0800 220 5050 und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Tschüss.